Zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il besuchte die Delegation des Homöopathischen Instituts von Myanmar unter Leitung von Tin Tun, Leiter des Instituts, die Botschaft der DVK in diesem Land. Die Mitglieder der Delegation legten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il einen Blumenkopf im Namen des Instituts nieder und verneigten sich davor.